tú sabes que como tú no hay otra que me lo haga a tu manera, mae. Joanna, your busy body giving me life, oh, hey life, eh. ¿Por qué me tratas así? Joanna, Joanna. ¿Por qué me tratas así? Hey, Joanna, Joanna. ¿Por qué me tratas así? Joanna, Joanna. Alles radikal, die Art, wie du dich bewegst. Ich sag's dir ein letztes Mal, heute Nacht darfst du mir nicht fehlen. Erst suchst du Blickkontakt, dann wird der Booty geschickt. Baby, zieh nur leicht, denn das ist Blueberry, ey, so. No sleep, ja, ich bin ready. Da ist so viel Arsch in der Leggings. Okay, die Nautilus ist Plain Jane, aber meine Rolli kam mit Baguettis. Drei Magnum Flaschen Miraval. Pass noch einen Zug und flieg mit mir ins All. Alles funkelt, Baby, alles scheint. Princess Cut, damit die Vivis klein. Joanna, Joanna. Pack in the Tafa ass. Joanna, Joanna. Pack in the Tafa ass. Joanna, Joanna. Pack in the Tafa ass. Joanna, Joanna. How you gonna play me like Drogba? Dímelo,